Ich hab noch 4 Liter Goldkrone im Auto, also ich gehe nie eher nach Hause, bis sie leer sind. Na, du musst den Leuten erzählen, wer das alles trinkt, also wer... Na, ich? Goldkrone! Ich werde auf dieser Matratze, die da steht, eine fette Oma ficken. Auf Theater? Yeah. Oder auf Theater? Nein, das ist dein Opa. Hey, hey, hey, hey, hey.